Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese zum Eingang als Einstieg zweiten wichtigen Gedanken aus dem Wort Gottes zu unserem heutigen Thema, wie gehen wir als Christen mit dem Corona-Wahnsinn um, aus Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir haben uns hier das letzte Mal gesehen am 8.3. dieses Jahres. Da war noch ein Gottesdienst dazwischen, aber da war ich auswärts beim Dienst. Also vor 2 Monaten oder genauer gesagt 9 Wochen. Wir können heute nicht einfach weitermachen, als wäre in diesen 9 Wochen nichts geschehen. Und deshalb habe ich die heutige Predigt unter das Thema gestellt, wie gehen wir als Christen mit dem Corona-Wahnsinn um. Dass Dramatisches geschehen sein muss, zeigt allein schon die außergewöhnliche Sitzordnung heute Morgen in der Kirche. Wir bemühen uns, die behördlichen Anordnungen zu beachten, auch wenn ich persönlich diese zumindest in Teilen für unsinnig erachte und nicht nur das, auch für schätzungsweise grob grundgesetzwidrig in weiten Teilen, damit auch nicht rechtsgültig und rechtswirksam. Trotzdem halte ich es für klug, in der jetzigen Situation sich einigermaßen daran zu orientieren. Ich sage damit ganz ausdrücklich nicht, dass der Staat nicht mit Sorgfalt und Bedacht der Gefahr entgegenwirken sollte, die von Covid-19 ausgeht. Aber eben mit Sorgfalt und Bedacht und nicht mit einem brutalen und dazu weithin nutzlosen Rundumschlag, denken wir einfach an Schweden, da müssten sich ja nach den Prognosen unserer Herrschenden die Leichen meterhoch in den Straßen stapeln gefühlt. Die haben weitgehend keinen Lockdown, die haben das normale Leben weitgehend ohne ihre Wirtschaft zugrunde zu richten weiterlaufen lassen. Da gibt's immer noch Leute, die leben. Man stelle sich das vor. Ich muss ganz offen sagen, liebe Geschwister und liebe Gäste, und wenn ich vorhin gesagt habe, das hat mich auch einiges an Kraft gekostet, auch mich selber darauf einzustellen, das damit zu befassen, Realität und Wahn zu unterscheiden, ich hätte derart satanisch bösartige Eingriffe in das Leben christlicher Gemeinden und unseres ganzen Volkes, auch in unsere persönlichsten familiären Angelegenheiten und Freiheiten vor dem Offenbarwerden des Antichristen nicht erwartet. Und selbst dann in dieser Form nicht. Was in den letzten Wochen und Monaten von den Herrschenden über unser Land gebracht wurde, spottet jeder Beschreibung und jeder Vorstellungskraft. Eine totalitäre Herrschaft über den Menschen wurde errichtet, quasi über Nacht. Der Journalist Jan Fleischhauer beispielsweise durfte sich aufgrund der Corona-Regeln nicht einmal von seinem sterbenden Vater im Altenheim, eine Mutter nicht von ihrem sterbenden Sohn im Krankenhaus verabschieden. Vergleichbare Fälle soll es dem Vernehmen nach vielfach gegeben haben. Und auch nach der lächerlichen Lockerung, Deutschland macht auf, lächerlich, nach der lächerlichen Lockerung dieser höchstwahrscheinlich umfassend grundgesetzwidrigen und in jedem Falle zutiefst menschenverachtenden Beschränkungen unserer Freiheit, die man in den letzten Tagen gnädigerweise als Gnadenakt von oben herab verfügt hat, sollen Großeltern ihre Enkel immer noch nicht auf den Arm nehmen dürfen. Wann, liebe Geschwister, hat es in den allerschlimmsten Diktaturen und Kriegswirren dieser Welt ein derartiges Verbot gegeben, dass Großeltern ihre Enkel nicht mehr auf den Arm nehmen dürfen? Kein Staat hat das Recht, einem Sohn zu verbieten, am Bett seines sterbenden Vaters zu sitzen und Abschied von ihm zu nehmen. Meines Wissens hat es das nicht mal in Pestzeiten gegeben. Kein Staat hat das Recht, eine Mutter daran zu hindern, in den letzten Stunden seines Lebens die Hand ihres Sohnes zu halten, ihm Worte der Liebe zu sagen und an seiner Seite zu sein. Was ist Menschsein, wenn wir das nicht mehr dürfen? Was ist Menschsein, wenn wir das nicht mehr dürfen? Kein Staat hat das Recht, Menschen in engsten familiären Beziehungen so voneinander zu isolieren und getrennt von ihren Angehörigen und Liebsten in Altenheimen und Krankenhäusern in Einsamkeit sterben, man muss ja schon sagen, jämmerlich verrecken zu lassen. Kein Staat hat dazu das Recht. Herrschende, die derartige Akte menschenverachtender Barbarei mit der ihnen zur Verfügung stehenden Gewalt dank Gewaltmonopol des Staats durchsetzen. Gegen jede Sinn und Verstand treten alles, was Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit, Menschenrechte und Menschenwürde heißt, Meter tief in den Boden. Was wir derzeit erleben, ist ein dritter Weltkrieg gegen die Völker und Menschen dieser Erde, der diesmal nicht mit Panzern und Raketen, sondern durch reine Willkürherrschaften der Herrschenden zur angeblichen Virusbekämpfung geführt wird. Ein dritter Weltkrieg, der die totale Unterjochung der Menschheit unter die totale Überwachung und Herrschaft einer Elite anstrebt, die wir nicht einmal kennen. Vor wenigen Tagen haben 4 römisch-katholische Kardinäle ein Schreiben veröffentlicht und ich bin dankbar. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, ich bin dankbar, dass es in der römisch-katholischen Kirche Kardinäle gibt, die Mumm haben. Wie der junge Mensch von heutzutage sagt, Arsch in der Hose. Ja. Dort heißt es von diesen 4 Kardinälen übrigens auch, und das sind keine rangniedrigen Gestalten, das ist der deutsche Kardinal Müller, der frühere Vorsitzende der Glaubenskonferenz der römisch-katholischen Kirche, das was früher mal Ratzinger war, bevor er Papst wurde. Also hochintelligente Kapazitäten. Und die schreiben: Wir lassen nicht zu, dass Jahrhunderte christlicher Zivilisation unter dem Vorwand eines Virus ausgelöscht werden, um eine hasserfüllte technokratische Tyrannei zu begründen, in der Menschen, deren Namen und Gesichter man nicht kennt, über das Schicksal der Welt entscheiden können. Ich bin dankbar, dass diese 4 Kardinäle und noch eine Reihe von anderen Leuten, Bischöfen und hochkarätigen Männern der katholischen Kirche dieses Schreiben veröffentlicht haben, das gesagt haben in dieser Klarheit von evangelischen Kirchen und Freikirchen, Fehlanzeige, erbärmlich. In der größten Not, liebe Geschwister, die unser Volk vielleicht überhaupt jemals getroffen hat. Diese Situation betrifft auch uns als Christen ganz unmittelbar und elementar. Das haben wir daran gemerkt, dass wir seit 8 Wochen keinen Gottesdienst feiern dürfen. Zentraler, brutaler kann es uns gar nicht betreffen. Da werden Grundrechte auch unserer Glaubensfreiheit außer Kraft gesetzt. Hier sind unmittelbar unsere geistlichen und auch unsere seelsorgerlichen Rechte und Pflichten betroffen. Kein Christ kann sagen, das geht mich nichts an. Wenn wir nun als Christen überlegen, wie wir mit einer solchen Situation umgehen, was ja unser Thema ist, müssen wir als erstes wissen, wovon wir überhaupt reden. Was ist denn Sache? Mit welcher Situation haben wir es denn zu tun? Und deshalb muss ich da ein bisschen ausholen, um in diesem ganzen Gewirr an Zahlen, an Lüge, an Manipulation, an Volksverdummung ein bisschen Licht reinzubringen. Und ich habe es nach meiner Fähigkeit, Möglichkeit, bemühe ich mich, das differenziert, sachlich, möglichst präzise, so wie es sich heute darstellt, darzulegen, damit wir verstehen, wovon reden wir denn überhaupt. Im Blick auf den Corona-Wahnsinn ist das nicht ganz so einfach. Wir erinnern uns an den Anfang des Jahres, als die ersten Nachrichten aus China eintrafen. Schon damals ist denkenden Menschen ein merkwürdiges Missverhältnis aufgefallen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, es ist ganz wichtig, Gott hat dem Menschen die Gabe des Erinnerns gegeben. Manchmal ist es auch gut, man kann was wieder vergessen. Aber gerade wenn man historische und sonstige Zusammenhänge begreifen will und sich vor der Volksverdummung schützen will, ist es ganz gut, man erinnert sich mal. Nehmt mal wahr, was die Politiker uns in Deutschland und die Medien die letzten Wochen sagen und erinnern uns, was sie uns am Anfang des Ganzen gesagt haben. Erinnern uns. Schon damals, Anfang des Jahres, ist Menschen aufgefallen, dass ein merkwürdiges Missverhältnis besteht zwischen den offiziell gemeldeten Zahlen einerseits, das waren am Anfang ein paar Dutzend, dann waren es ein paar Hundert, dann waren es immer auch noch nicht mehr als ein paar Tausend, und andererseits den drakonischen Maßnahmen der chinesischen Regierung. Und dieses Missverhältnis führte in den alternativen Medien schnell zu Spekulationen, dass die Todeszahlen in China dramatisch viel höher sein müssten als offiziell gemeldet, dass da nicht Dutzende, Hunderte, später ein paar Tausend, sondern Hunderttausende oder gar Millionen längst gestorben sein müssten. Denn für den normal denkenden Menschen ließ sich nicht erklären, dass zig Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt, wichtige Häfen des Welthandels in China und massenhaft Betriebe stillgelegt wurden wegen ein paar Handvoll von Toten. Das kriegt der normal denkende Mensch nicht zusammen. Also schossen die Spekulationen ins Kraut. Und während in alternativen Medien deshalb wahre Horrorgeschichten aus China verbreitet wurden, taten sich unsere deutschen Politiker, allen voran Impfzwangminister Jens Spahn, durch Abwiegelung hervor. Wir erinnern uns. Erinnerung ist wichtig. Wir erinnern uns. Wie rund zwei Monate lang bis Mitte März von Spahn, Merkel und Co. in ständiger Wiederholung beteuert wurde, Corona harmloser als eine Grippe, nicht gefährlicher als eine leichte Erkältung. Alles andere Panikmache, alles andere Verschwörungstheorie. Staatsgefährdender Verschwörungstheoretiker. Wer was anderes behauptet. So im Bayerischen Rundfunk. Am 27.01.2020, man tut ja heute gut daran, das, was man sagt, auch belegen zu können, voller Spott und Häme damals, Panik breitet sich derzeit in Deutschland schneller aus als das Virus selbst. Die ersten laufen sogar schon mit Mundschutz durch die Städte. Man hört das Hohngelächter im Hintergrund dieser Zeiten. Und bewusste Falschmeldungen, Verschwörungstheorien und reißerische Überschriften über das Coronavirus dominieren derzeit die sozialen Medien. Und jetzt kommt die Staatsgefährdung dieser Verschwörungstheoretiker. Der Zweck dieser Angstmache weiter Tagesschau, Destabilisierung. Der Staat soll in seinen Grundfesten erschüttert werden. Die Bevölkerung soll verunsichert werden, was das Vertrauen in den Staat und dessen Glaubwürdigkeit erschüttern soll. Und so auch am 30.01.2020 im ZDF. Ängste schüren vor einer Pandemie, die es noch gar nicht gibt. Das neuartige Virus, ein idealer Nährboden für Falschbehauptungen und Verschwörungstheorien. Behalten fest, merkt es euch gut, behalten fest, Verschwörungstheoretiker ganz wörtlich war damals, wer behauptete, dass Covid-19 sei gefährlicher als ein leichter grippaler Infekt. Verschwörungstheoretiker. Diese Panikmacher, die sowas behaupten, wollten den Medien zufolge durch maßlose Übertreibungen das Vertrauen in den Herrn Spahn und seine glorreichen Helden in Berlin und andernorts erschüttern, die uns ja versicherten, harmloser als eine Grippe. Und dieser Trend hielt meiner Erinnerung nach ziemlich genau an bis zum 15. März, um dann über Nacht ins Gegenteil umzuschwenken. Jetzt hieß es, zum Beispiel am 2. April in der Tagesschau.de wieder, inmitten der Corona-Krise blühen Verschwörungstheorien. Wieder sind sie bei Verschwörungstheorien, aber diesmal ganz andersrum. Ärzte und Fachleute, Wodak, Bachti und so weiter, ich füge die ganzen zig Namen ein, hochkarätige Wissenschaftler und Ärzte, die werden hier auf die Schippe genommen, hohnlachend, versichern, es sei alles nicht so schlimm, wie es scheint. Über Nacht waren Verschwörungstheoretiker nicht mehr die, die behaupteten, Covid sei ein tödliches Virus. Verschwörungstheoretiker waren jetzt auf einmal die, die genau das vertraten, was bis dahin Spahn, Merkel und Co. vertreten haben. Wer also nach Mitte März das sagte, was bis Mitte März von Merkel, Spahn und Co. gesagt wurde, war jetzt ein staatsgefährdender Verschwörungstheoretiker. Da fragt man sich, aber waren dann Merkel, Spahn und Co. bis dahin nicht auch irgendwie staatsgefährdende Verschwörungstheoretiker? Oder sind sie es danach dann geworden? Oder sind sie es irgendwie die ganze Zeit? Jedenfalls hatte sich nach Darstellung von Politik und Medien Covid-19, man sehe und staune über Nacht, von einer harmlosen Erkältung in eine massenvernichtende und massenmörderische Pandemie verwandelt. Über Nacht. Es ist gut, wir erinnern uns an dieses Wunder der Natur, dieses Wunder des Covid-19. Wie sieht's aber aus mit der Gefahr, die jetzt bei Licht betrachtet vom Covid-19 selbst ausgeht? Da müssen wir zwei Aspekte unterscheiden. Die Zahlen und das Wesen des Covid-19. Es ist wichtig, dass wir die beiden Dinge auseinanderhalten. Die Zahlen und das Wesen dieses merkwürdigen Virus. Fangen wir mit den Zahlen an. Laut Robert-Koch-Institut, ich verwende nur ausdrücklich ganz offizielle Zahlen, keine Verschwörungszahlen, nichts, ganz offiziell. Laut Robert-Koch-Institut hatten wir am 5. Mai insgesamt 163.860 Infizierte. Wenn man die Heinsberg-Studie dazu nimmt, könnten es knapp 2 Millionen gewesen sein. Es ist ganz wichtig, liebe Geschwister, wenn wir werden mit Zahlen totgeschlagen, die weithin aus jedem sinnvollen Zusammenhang gerissen sind. Zum Beispiel, wenn man uns sagt, die Infektionsrate ist so und so viel gestiegen. Aber man sagt uns nicht, wie viel mehr man getestet hat, dann ist die Zahl vollkommen ohne Wert. Denn wenn ich in der einen Woche 100.000 Tests mache und mache in der nächsten Woche 400.000 Tests, dann ist statistisch zu erwarten, dass ich in der zweiten Woche 4-mal so viel Infizierte habe wie in der Woche vorher, einfach weil ich 4-mal so viel getestet habe. Deshalb muss aber statistisch insgesamt betrachtet nicht ein einziger mehr infiziert worden sein als davor auch. Ja, ihr versteht. Und so, das müssen wir übertragen auf alle anderen Zahlen und auch und auf die ganzen Vorgehensweisen. Wen teste ich? Wenn ich speziell in die Altenheime, Zuwandererunterkünfte, Fleischereien gehe heute, wo ich exorbitant hohe Zahlen von Infizierten habe, prozentual, und teste vorwiegend dort, dann habe ich logischerweise ganz andere Infektionsraten, wie wenn ich aufs breite Land gehe, in sonnige Oberschwaben und hole da mal beliebig Leute stichprobenhaft von der Straße und teste die. Aber all das wird uns nicht gesagt, weil man uns mit Zahlen manipulieren und total verdummen will. Laut Robert-Koch-Institut also hatten wir 163.000 Infizierte, mittlerweile sind es ein paar mehr. Aber das sind die, die insgesamt, nicht jetzt gerade heute, insgesamt bei uns angeblich infiziert wurden. Setzen wir diese Zahl jetzt ins Verhältnis. Aufs Verhältnis kommt es immer an, auf den Vergleich zu den jährlichen Grippewellen. Jedes Jahr erkranken laut Internet, Ärztezeile, 5-20% der Bevölkerung an Influenza. Also nicht an der leichten grippalen Infekt, sondern an der richtigen Influenza, an der richtig schweren Grippe. 5-20%. Was bisher also in Deutschland mit Corona infiziert wurde, das heißt, wenn man nicht die offiziellen 160.000, 170.000, sondern die Schätzung der Heinsberg-Studie von 2 Millionen nehmen, die 5-20% der Bevölkerung sind 4-16 Millionen. Dann ist das, was sich heute mit Corona infiziert hat, ein Bruchteil dessen, was sich jedes Jahr durchschnittlich mit Influenza infiziert und erkrankt. Insgesamt haben wir aktuell in ganz Deutschland rund 22.000 Menschen, die Corona infiziert sind, aktuell. Das ist einer von etwa 3.700. Und deshalb dürfen zig Millionen nur mit Mundschutz in den Laden. Wobei doch die 22.000 Infizierten zu Hause unter Quarantäne sind. Vor wem sollen uns eigentlich die Mundschutzdinger schützen? Vor den paar, die vielleicht unerkannt infiziert sind. Ich persönlich kenne bis heute niemanden, der Corona infiziert ist. Ich persönlich kenne bis heute niemanden. Denken wir an die jährlichen Grippe- und Erkältungswellen. Wenn wir uns Sonntagmorgens hier versammeln, in Erkältungszeiten, da gibt es fast keinen, der nicht nieft, schnieft, schneuzt, schnupft oder sonst was hustet. Ja? Das sind doch Relationen, die müssen uns doch zu denken geben. Die Todeszahlen liegen für Corona laut Robert-Koch-Institut derzeit bei etwa 7.000 Menschen. Mittlerweile wohl knapp drüber. Allerdings wird wiederum ganz offiziell nicht unterschieden, diese Unverschämtheit, muss ich das vorstellen. Es wird nicht unterschieden, ob diese Menschen mit oder an Corona verstorben sind. Wer heute mit Corona infiziert ist, unvorsichtig auf der Straße vom Auto überfahren wird, zählt wohl als Corona-Toter. Die hauptursächlich an Corona Verstorbenen machen nur einen Teil, vielleicht sogar nur einen Bruchteil dieser 7.000 Toten aus. Und setzen wir jetzt diese Zahl wieder ins Verhältnis, in Relation, damit sie aussagekräftig wird. Jedes Jahr sterben Tausende an Influenza. Im Grippejahr 95/96 waren es nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts 29.900. Eine Grippesaison, 29.900 Tote. Gefolgt von den Grippewintern 2017-18 mit 25.100 und 2012-13 mit 23.600 Toten. Wenn sogar alle 7.000 tatsächlich hauptursächlich durch Corona verstorben wären, wovon mit Sicherheit nicht auszugehen ist, wäre das noch nicht einmal ein Drittel der Toten, die verschiedene Grippewellen in den vergangenen Jahren gefordert haben. Und während man damals keinen weiteren Handlungsbedarf gesehen hat, die Masse hat es noch nicht mal mitgekriegt, wird heute wegen noch nicht mal eines Drittels, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft gestört, zerstört und die Menschheit ihrer Rechte und ihrer Würde beraubt. Dabei ist rein statistisch betrachtet, Betonung liegt auf rein statistisch betrachtet dieses Jahr vermutlich sogar nicht ein einziger an Corona gestorben. Wie das? Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts bezüglich der Grippetoten werden aufgrund der sogenannten Exzessmortalität berechnet. Entschuldigt den Fachbegriff, aber ich versuche es so fachlich, präzis, differenziert korrekt wie irgend möglich darzulegen. Diese sogenannte Exzessmortalität entsteht, man nimmt die Gesamtzahl der Sterbefälle, die insgesamt während eines Grippezeitraums gezählt werden. Und von dieser Gesamtzahl, die man in einem Jahr X hatte, rechnet man die Todesfälle ab, die man durchschnittlich sowieso jedes Jahr hat. Und das, was dann übrig bleibt, der Exzess, darüber hinaus, das sind dann die statistischen Grippetoten. Wenn wir für die Corona-Pandemie und wenn wir jetzt ehrlich und vergleichbar sein wollen, dann müssen wir vergleichbar rechnen. Wir dürfen nicht mit verschiedenerlei Maß messen und dann voller Stolz die verschiedenen Ergebnisse präsentieren. Wenn wir vergleichbare Zahlen haben wollen, müssen wir auch vergleichbare Mittel anwenden. Wenn wir also für die Corona-Pandemie vergleichbare Zahlen erhalten wollen, dann müssen wir anschauen, wie viele Menschen in den letzten Monaten mehr gestorben sind als sonst im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Bis ungefähr Mitte Februar, kurz danach, lag die Linie etwa gleich. Dann stieg die Sterblichkeit in den vergangenen Jahren aufgrund Influenzawellen und Ähnlichem leicht im Schnitt, während sie dieses Jahr gleich blieb, unterm Schnitt der vergangenen Jahre. Erst ganz am Schluss dieser Statistik sehen wir, dass sie sich da ganz, ganz, ganz leicht hier, da geht die andere runter, jetzt geht die hier ein bisschen hoch. 25.3. Da hatten wir das erste Mal 2020 ein paar mehr als 2000, als schon im Schnitt. Das war der Wendepunkt. Das heißt, aber bis zum 25. März lag die Sterberate in Deutschland unter der durchschnittlichen Sterblichkeit der letzten 4 Jahre. Erst ab dem 25., 26. März beginnt die Sterblichkeit teilweise, aber auch nur geringfügig, über die durchschnittliche Sterblichkeit der letzten Jahre zu steigen. Es gab also rein statistisch betrachtet keine Corona-Toten. Wir sehen außerdem, erst nach dem Lockdown um den 22.3. beginnen die Todeszahlen im Verhältnis zum Vergleichszeitraum jetzt leicht zu steigen. Da stellt sich die Frage, waren diese zusätzlichen Toten eher keine Opfer des Virus, sondern eher Opfer der Regierungsmaßnahmen? Ich meine das mit ganzem Ernst. Auf die gesundheits- und lebensgefährdenden Maßnahmen der Regierung habe ich in den vergangenen Predigten schon hingewiesen, am 22.3. und Karfreitag. Die Predigten liegen hinten rechts neben der Tür zum Mitnehmen auch aus als Orientierungen. Und wie es ganz praktisch aussieht, wer vielleicht vergangene Woche das Wochenblatt gelesen hat, oder vorletzte Woche, war es die Woche davor, im hiesigen Wochenblatt vom 2.5.2020 wies die Sigmaringer Klinik darauf hin, dass sie Platz hat. Ursache: 2 Patienten mit Herzinfarkt hätten in jüngster Zeit auf eine Aufnahme in einer der SRH-Kliniken verzichtet, weil sie Angst hatten, sich dort mit dem Coronavirus zu infizieren. So werden Menschen um ihre Gesundheit und gegebenenfalls auch um ihr Leben gebracht. Aber nicht durch das Virus, sondern durch die unsägliche Panikmache der Herrschenden und auch durch den Lockdown von Kliniken. Weshalb sind Menschen nicht in die Krankenhäuser gegangen und dort die brechen nieder vor Überarbeitung aufgrund der unzähligen Corona-Toten und Kranken? Die haben zum Teil Kurzarbeit. Ich habe es aus mehreren Quellen gehört. Die haben zum Teil Kurzarbeit. Die haben in Krankenhäusern mitten in der Corona-Pandemie, die tödlich wütet, wie man sich's gar nicht vorstellen kann, Ärzte und Krankenschwestern in Kurzarbeit nach Hause geschickt. Und Herr Drosten warnte selber davor, ich habe es in einer oder anderen Predigten schon gesagt, dass die leerstehenden Intensivstationen oder kaum besetzten Intensivstationen nicht über die Gefährlichkeit des Coronavirus hinwegtäuschen sollten. Selbst der Herr Drosten spricht von leeren oder fast leeren Intensivstationen. Liebe Geschwister, wie brutal werden wir von den Herrschenden verarscht. Man kann es nicht anders sagen. Die sogenannte Reproduktionszahl R, diese Zahl R gibt an, wie viele Menschen andere, wie viele ein Infizierter andere Menschen ansteckt. Und Frau Merkel hat meiner Erinnerung nach gemeint, das Ziel des Lockdowns sei, auf die Reproduktionszahl 1 zu kommen. Da sehen wir, wie der Höhepunkt dieser Reproduktionszahl R erreicht ist, etwa um den 11. März, da unten der 9., der 3., der 16., da. Etwa am 11. März ist der Höhepunkt der Ansteckung bereits erreicht. Seither geht die Ansteckungsrate R bereits wieder steil nach unten. Aber wohlgemerkt, liebe Geschwister, bereits 2 Wochen vor dem Lockdown hatte die Ansteckungsrate ihren Höhepunkt erreicht. Als der Lockdown um den 22.03. haben Merkel und Co. die Willkürherrschenden in Berlin den irrsinnigen Lockdown verfügt. Da war die Ansteckungsrate bereits unter 1 gesunken. Und dort verharrt sie seither auch. Das angebliche Ziel des Lockdown war nachweislich bereits erreicht, bevor der Lockdown überhaupt verfügt wurde. Infolge eines völlig unbegründbaren Lockdowns. Sinnlos, wenn nicht satanisch bösartig. Kommen wir damit zum zweiten Aspekt, dem Wesen des Covid. Das Vorhergesagte heißt nicht, dass das Covid-19 ungefährlich wäre. Wir haben es beim Covid-19 mit einem durchaus heimtückischen Virus zu tun. Schon Anfang Februar stellte ein 9-köpfiges Team von Wissenschaftlern um den indischen Professor Bishwait Kundu fest, dass das Covid-19 kein reines Coronavirus sei. Es enthalte Sequenzen des HIV-Virus und müsse deshalb unzweifelhaft im Labor erzeugt worden sein. Da auf natürlichem Weg solche HIV-Sequenzen niemals in ein Coronavirus gelangen könnten. Er wurde daraufhin so fertig gemacht, dass er seine Veröffentlichung aus dem Netz nahm. Für die politisch korrekte Welt schien damit die Kuh vom Eis zu sein, bis dummerweise für die politische Elite sich im Lauf des April der hochrenommierte französische Virologe und Nobelpreisträger Luc Montagnier meldete. Der bestätigte, dass das Covid-19-Virus unzweifelhaft im Labor hergestellt wurde. Auch seine Recherchen hätten ergeben, ganz übereinstimmend mit dem indischen Professor, dass das Covid-19 kleine Sequenzen des HIV-Virus enthalte. Und Luc Montagnier ist nicht irgendwer. Er wurde für seinen Beitrag zur Entdeckung des HIV-Virus 2008 mit dem Nobelpreis der Medizin ausgezeichnet. Hier spricht eine absolute, unzweifelhafte Koryphäe auf diesem Gebiet. Wird ignoriert. Was das Wesen des Covid-19 betrifft, können wir aufgrund dieser fachmännischen Aussagen als erwiesen betrachten, dass das Covid-19 im Labor zusammengebastelt wurde. Tatsächlich deutet auch die Wirkungsweise des Covid-19 auf eine Verwandtschaft mit dem HIV-Virus hin. Es hat offenbar viele Ähnlichkeiten mit Autoimmunerkrankungen. Teilweise greift es ins zentrale Nervensystem ein. Ich nenne da so ein paar Dinge, damit wir die Vielgestaltigkeit und die Schwierigkeit des Covid-19 sehen. Autoimmunerkrankungen, zentrales Nervensystem. Professor Püschel, der in Hamburg entgegen der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts über 100 Corona-Tote obduziert hat, stellte fest, dass die vorrangige Wirkung des Virus in den von ihm obduzierten Fällen ein Eingriff in die Blutgerinnung war. Seine Erkenntnis, dass es oft zuerst zur Bildung von Thrombosen, durch die dann zu Lungenembolien und dann erst in dritter Rangfolge zu Lungenproblemen komme, wurde dieser Tage auch in RTL aktuell präsentiert, allerdings ohne ihn als den Entdecker zu nennen. Außerdem wurde festgestellt, wichtig, falls einer von uns in diese Situation kommen sollte, passt auf. Ganz wichtig, es ist deshalb meines Erachtens auch falsch, wenn dann in der Quintessenz gesagt wurde, deshalb muss man jetzt auf jeden Fall gegen Blutgerinnung vorgehen. Nein, auch da ist meines Wissens die Gefahr, die Wirkungsweise des Covid-19 vielgestaltig. Das kann sowohl Thrombosen verursachen als auch Blutungen. Das gilt jetzt auch im Blick auf die Atemprobleme. Die sind eben häufig nicht, wie festgestellt wurde, auf Lungenversagen zurückzuführen, weshalb die Verwendung von Beatmungsgeräten geradezu schädlich und tödlich sein kann. Man geht mittlerweile davon aus, dass etliche Langzeitschäden und auch Todesfälle bei Erkrankten wohl überhaupt erst durch den Einsatz von Beatmungsgeräten verursacht wurden. Die Atemnot ähnle eher einer Höhenkrankheit. Kennt ihr vom Gebirge? Ab einer bestimmten Höhe im Hochgebirge wird die Luft, der Sauerstoff immer dünner. Und irgendwo, wenn man auf den Mount Everest geht oder so, brauchen bis auf ein paar Supertrainierten, brauchen die Leute eine Sauerstoffflasche. In solchen Fällen sei deshalb um Himmels Willen kein Beatmungsgerät angesagt, sondern eine Sauerstoffmaske, die dem Erkrankten besonders konzentriert Sauerstoff zuführt. Ich habe diesen Gedanken doch mit aufgenommen, obwohl die Zeit davonläuft. Weshalb die Maskenpflicht nicht nur als unsinnig, schikanös, entmenschlichend, maulkorbmäßig, sondern als geradezu gesundheits- und lebensgefährdend zu betrachten sein dürfte. Weshalb ich auch rate, setzt eine Maske nur in absoluten Ausnahmefällen auf, wenn sich's gar nicht anders machen lässt. Wir erinnern uns wieder, Wieler, Drosten, Spahn samt Merkel haben lange betont, dass Masken nichts bringen, sondern, so Frau Merkel meines Wissens, Virenschleudern seien. Und die Fachleute, auch Montgomery, Weltärztepräsident, haben gesagt, davon in diesem Klima, warm und feucht, vermehren sich Keime, Bakterien, Viren explosionsartig. Es gibt keine idealere Verbreitungsmöglichkeit für Viren als durch eine Maske. Und das haben die vor ein paar Wochen auch gesagt. Und dann machen sie es zur Pflicht. Sie verringern auf jeden Fall darüber hinaus die Sauerstoffaufnahme mit der Maske. Atme ich einen Teil der verbrauchten Atemluft, die ich gerade ausgeatmet habe, wieder ein. Und die ist sauerstoffärmer, als wenn ich Frischluft einatme. Im Falle eines Covid-19, das für eine Sauerstoffunterversorgung sorgt, ist das das Schlimmste, was man überhaupt nur machen kann. Weshalb Asthmatiker wie ich eine Ausnahme haben dürfen. Da sagt man, die brauchen die Masken nicht tragen, für die gefährlich. Aber für viele andere auch. Die Maskenpflicht ist meines Erachtens ein reiner Willkürakt, eine reine Machtdemonstration der Herrschenden. Nach dem Motto, egal wie offenkundig, unsinnig und gemeingefährlich das ist, was wir anordnen. Wir haben die Macht, es durchzusetzen. Und wer aufmuckt, den machen wir platt. Meines Erachtens geht es bei der Maskenpflicht um nichts anderes. Abgesehen davon tut die Regierung alles meines Erachtens, um die Zahl der Infizierten und Toten durch Covid-19 zu erhöhen und nicht zu senken. Ich habe das an anderer Stelle schon gesagt. Ist kontraproduktiv, bösartig, meine persönliche Meinung. Außerdem scheint es von Covid-19 auch mehrere, offenbar mindestens 4 verschiedene Stämme zu geben. Die penetrant wiederholten Warnungen vor einer zweiten und dritten Welle deute ich persönlich so, dass das Virus entweder derart konstruiert wurde, dass es dieses und nächstes Jahr in eine zweite und dritte jeweils wesentlich gefährlichere Variante mutiert oder uns wieder aus dem Labor frisch auf den Tisch ein Covid-2020 und ein Covid-2021 beschert wird. Das Gerede der Herrschenden von der neuen Normalität unter dauerhafter Aberkennung grundlegender Bürgerrechte und Freiheiten kann ich persönlich nicht anders deuten lassen bei uns überraschen. Und leider führt diese Spannung zwischen der relativen Ungefährlichkeit, wenn man auf die Statistik, auf die Zahlen schaut, und die relative Gefährlichkeit, wenn man das Wesen des Covid-19 betrachtet, zu Streit und Aggression auch zwischen aufmerksam denkenden Menschen. Mir fällt das seit Beginn des Corona-Wahnsinns auf und macht mich tief besorgt. Sogar ganz ähnlich denkende Menschen werden hier gegeneinander aufgebracht, weil der eine im Moment mehr von den Zahlen und der andere mehr vom Wesen des Covid her argumentiert. Durch die von den Herrschenden verordnete soziale Distanz wird unsere Gesellschaft schon rein äußerlich regelrecht atomisiert. Wir haben ja heute im Kleinen ein etwas harmloseres, aber doch aussagekräftiges Abbild hier in der Kirche. Jedes gesellschaftliche Leben wurde über Nacht quasi komplett zum Erliegen gebracht. Hat sicher auch einen Grund mit darin, die Leute können sich nicht mehr austauschen, können nicht mehr miteinander darüber reden. Wie siehst du das? Jeder hockt allein für sich. Eine bessere Masse, die einfacher zu manipulieren ist als eine sozial distanzierte Gesellschaft, kann sich der schönste Diktator dieser Welt nicht wünschen. An die Stelle von persönlichen Begegnungen ist die Corona-Bespaßung übers Fernsehen getreten, die dämlicher und manipulativer kaum sein könnte. Viel subtiler und wohl auch viel gefährlicher ist, dass der in die Isolation getriebene und um sein Leben baggende Mensch anfängt, seine Mitmenschen und sogar seine engsten Familienangehörigen als potenzielle Bedrohung seiner Gesundheit und seines Lebens zu betrachten. Das alte lateinische Sprichwort Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, ist längst umgewandelt in Homo homini virus. Der Mensch ist dem Menschen ein Virus. Anstatt im anderen einen liebenswerten Mitmenschen zu sehen, mich auf die Begegnung und das Gespräch mit ihm zu freuen, ihn vielleicht auch in den Arm zu nehmen, schrecke ich vor dem anderen zurück und nehme ihn vor allem als potenzielle Bedrohung meines Lebens wahr. Der könnte ja infiziert sein. Selbst innerhalb engster Familienkreise schotten sich Menschen so voneinander ab. Wenn ich den anderen aber als potenzielle Bedrohung meiner Gesundheit und meines Lebens betrachte, und zwar im Zuge von Corona im Grunde jeden anderen, jeder einzelne von euch, der hier sitzt, ist laut Regierung eine potenzielle Gefahr für mein Leben, den ich mir vom Leib halten muss. Wenn wir so anfangen, einander wahrzunehmen, was macht das mit unserer Einstellung unseren Mitmenschen gegenüber? Liebe Geschwister, ich habe vorher schon gesagt, ich habe mir etwas so satanisch Bösartiges bis zum Offenbarwerden des Antichristen nicht vorstellen können. Natürlich sollen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn einer tatsächlich krank ist, dann ist es gut, er bleibt zu Hause und kuriert sich aus. Verantwortungsbewusste Menschen haben das immer schon so gemacht. Und ich reg mich ehrlich gesagt auch schon seit Jahren immer wieder auf, wenn Leute kommen, denen der Rotz übers Kinn runterläuft, entschuldigt, wenn ich so drastisch sage, und die dann noch irgendwo in der Gemeinschaft sind. Ich könnte auch aus Erfahrung selber reden, wie es uns in wichtigen Situationen durch solche Leute wochenlang außer Gefecht gesetzt hat. Und ich da auch so einen Hals hatte, aufgrund dieser Rücksichtslosigkeit. Natürlich sollen wir Rücksicht aufeinander nehmen. Und wenn ich in erkranktem Zustand eine dringende Pflicht habe, die ich beim besten Willen nicht abgeben kann, natürlich achte ich dann auf ein gewisses Mindestmaß am Abstand, gebe dem anderen nicht unbedingt die Hand, huste und niese ihn nicht an. Doch ganz klar, ist doch nichts Neues. Allerdings sind diese Grundanstandsregeln, ich habe in der ersten Predigt vom 22.03. bereits ein bisschen breiter darauf hingewiesen, im Zug der doppelten Berufstätigkeit von Mann und Frau aus praktischen Gründen vielfach auf der Strecke geblieben. Da kann uns Corona lehren, wieder selbstverständlicher auf andere Rücksicht zu nehmen und zu Hause zu bleiben, wenn wir wirklich krank sind. Auch in dieser Situation ist unser Auftrag als Christen, Salz und Licht der Welt zu sein. Wir sind gefragt. Gerade wir Christen schulden der Welt das Zeugnis. Gesundheit und das reine Überleben sind nicht das höchste Gut. Im Grunde weiß das ja auch der nichtchristliche Mensch. Das ist wichtig, das so zu betonen, denn im Moment wird ja alles, alles angeblich der Gesundheit und dem reinen, nackten, bloßen Überleben. Egal, ob du hinterher noch eine Arbeit hast, ob du dein Häusle noch bezahlen kannst, ob du auf die Straße musst, zählt alles im Moment gar nichts. Hauptsache, du überlebst. Eine Reduzierung des gesamten Lebens auf Gesundheit und das reine, bloße, nackte Überleben. Gerade wir haben die Aufgabe zu sagen, nein, Gesundheit und das reine Überleben sind nicht die höchsten Güter. Weiß auch der nichtchristliche Mensch im Grundsatz, und wir müssen es ihm wieder sagen, Wer das Leben auf Gesundheit und das nackte Überleben reduziert, der reduziert sich selbst. Selbst Tiere kämpfen um ihre Freiheit. Geht mal in den Wald und versucht, einen Gorilla einzufangen in Afrika, und wird erleben, wie der um seine Freiheit kämpft. Aber wir lassen alles mit uns machen. Und seit Jahrhunderten und Jahrtausenden riskieren und verlieren Menschen ihre Gesundheit und ihr Leben im Kampf für Freiheit und Menschenwürde. Und all das, wofür Generationen in Jahrhunderten und Jahrtausenden ihr Leben gelassen haben, wird uns heute von den Herrschenden im Namen von Gesundheit und Leben geraubt. Im Kampf gegen das Coronavirus, gegen den Corona-Wahnsinn der Herrschenden, geht es, liebe Geschwister und liebe Gäste, um nicht weniger als die Bewahrung echten Lebens und Menschseins. Eines Lebens und eines Menschseins, das diese Bezeichnung verdient. Wie sehr sich die herrschende Klasse auch in ihrem Denken vom Recht entfernt hat, zeigt das Jammern von Kanzleramtsminister Helge Braun. Ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat. Da klagt dieser Typ doch tatsächlich, dass Gerichte von der Politik die Beachtung des Rechts, in diesem Falle des im Grundgesetz verankerten Gleichheitsgrundsatzes, einfordern. Willkür, wohin das Auge reicht. Und das stellt auch uns als Christen in ganz neue Herausforderungen, sowohl für uns selbst, auch für andere. Wir werden gefordert sein in der Frage, wie stehen wir Menschen geistlich und seelsorgerlich bei in existenzieller Not. Die wird kommen für viele. Wir werden vermutlich eine nicht geringe Zahl von selbstmordgefährdeten Menschen bekommen, deren ganzen äußere Lebensverhältnisse mutwillig durch die Herrschenden zerstört werden. Und sehr viele werden psychisch mit diesen Belastungen, mit dieser Vernichtung ihrer äußeren Existenz nicht zurechtkommen. Und da brauchen wir als erstes, als Christen, eigene Stabilität. Eine ganz neue Festigung unserer Beziehung zum lebendigen Gott. Vor allem auch im Blick auf unser ganz persönliches Vertrauen zum Herrn. Denn ich wage die Prognose, heute Morgen sitzen hier wenige, die in 1 bis 2 Jahren nicht gemerkt haben, dass auch sie ganz brutal, vielleicht existenzgefährdend, von diesen Entwicklungen betroffen sind. Wir brauchen ein ganz neues Vertrauen zum Herrn. Das geht uns schnell verloren. Rede auch von mir. Wir gewöhnen uns rasch an materielle vermeintliche Sicherheiten. Darauf, dass wir ein geregeltes Einkommen haben, das vielleicht am Monatsende sogar nach Abzug aller Ausgaben noch ein kleines Plus übrig lässt, dass wir ein Bankkonto haben, wo ein bisschen was drauf ist, wo man vielleicht mal zur Not was kaufen kann, wenn was kaputt geht. Wir gewöhnen uns an diese Sicherheiten. Davon werden wir in den kommenden Monaten und Jahren aber sehr viel verlieren. Wir müssen wieder ganz neu und existenziell lernen, unsere Sicherheit allein im lebendigen Gott zu haben. Und ganz wie Hiob sagen zu können, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir werden lernen müssen, unsere materiellen Güter und unsere vermeintlich sicheren Lebensverhältnisse zu haben, wie es die Bibel sagt, als hätten wir sie nicht. Dazu brauchen wir auch Stabilität in unseren Ehen und Familien, wo wenigstens noch eine kleine Keimzelle von engsten Angehörigen ist, auf die ich mich verlassen kann, die mich tragen und die ich mittragen kann. Zur Frucht des Geistes gehört, auch in diesen Tagen ganz wichtig, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Durch die unsäglichen Corona-Schikanen liegen die Nerven im Volk zunehmend blank. Wut und Aggression und Hilflosigkeit macht sich breit. Und ich kann es verstehen, als ein Freiheits-, Gerechtigkeits- und Wahrhaftigkeitsliebender Mensch habe ich auch mal einen dicken Hals, wenn ich an die Willkür der Herrschenden und das unermessliche Elend denke, das sie über Hunderttausende und Millionen allein in unserem Land bringen. Aber wir dürfen uns von dieser Wut, so verständlich sie auch sein mag, nicht leitern lassen. Die Frucht des Geistes ist, wir haben es als Lesung gehört, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Damit sollten wir als Christen die Welt prägen. Und bedenken wir dabei, wir sind die Gesellschaft, nicht die Herrschenden. Wir sind die Gesellschaft, jeder Einzelne von uns. Und wie sich jeder Einzelne von uns verhält, das entscheidet darüber, was mit unserer Gesellschaft geschieht, wohin sie geht und sich entwickelt. Sind wir als Christen in diesem Gewirr von Lüge und Corona-Wahnsinn, bei aller punktuellen Erregung über den Wahnsinn, insgesamt doch Orte der Ruhe, Quellen der Besonnenheit, der Liebe, der Kraft und auch der Vernunft? Und beten wir für unser Volk, auch und gerade für unsere Polizisten und auch für die Herrschenden. Ich werde immer wieder gefragt, ob wir als Christen nicht für die Herrschenden beten müssen. Sage ich doch, das tue ich regelmäßig. Mit der Bitte des Vaterunsers und erlöse uns von dem Bösen. Bei dieser Gelegenheit nochmal eine ganz dringende Bitte an unsere Polizisten. Lasst euch nicht missbrauchen als knüppelschwingende Büttel der Herrschenden. Bedenkt das alte Motto, die Polizei dein Freund und Helfer, war ein wichtiger sozialer Kitt unserer Gesellschaft. Lasst euch nicht missbrauchen, ihr lieben Polizisten, deutschlandweit als Stiefel der Herrschenden im Arsch des Volkes. Ich kann es nicht anders sagen, wenn ich manche Bilder angucke, was da abgeht. Ihr bringt damit keinen Segen auf euch und eure Familien. Euer Platz ist an der Seite eures Volkes. Diesen Platz nehmt bitte ein, unverzüglich. Und wir als Christen, bauen wir einen geistlich-göttlichen Schutzwall auf gegen das satanisch-bösartige, das die Herrschenden im Zug des Corona-Wahnsinns über uns und die Völker der Erde gebracht haben. Es ist ja ein globales Geschehen. Noch haben wir keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben. Um 10 gerechter Willen hätte Gott auf die Bitte Abraham Sodom und Gomorra verschont. Da müssen auch wir als Christen unsere Stimme erheben, da müssen wir als Christen auf die Straße gehen. Wenn wir dabei in den Kämpfen stehen, die uns unser Herr verordnet hat, dann können wir mit seiner Hilfe felsenfest rechnen. Wenn wir in den Kämpfen stehen, die er uns verordnet hat, dann hat er gar nicht das Recht, uns in diesen Kämpfen allein zu lassen. Ich sage es ganz bewusst so provokativ, er hat gar nicht das Recht dazu. Denn er hat uns sein Wort gegeben. Seine Treue und seine Wahrhaftigkeit verpflichten ihn, zu seinem Wort zu stehen. Und mir war deshalb in meinem ganzen Leben immer das Allerwichtigste, genau da zu sein, wo der Herr mich haben will. Denn da kann ich seine Verheißung verbindlich in Anspruch nehmen. Wenn ich da bin, wo er mich hingestellt hat, muss er mir zur Seite stehen. Vor Jahren, als wir in unserer Gemeinde extreme Kämpfe hatten, die alles, auch unsere äußere Existenz, wieder einmal in Gefahr brachten, bekam ich das Wort aus 1. Chronik 28, Vers 20. Auch in dieser Situation wieder ganz wichtig. Sei stark und mutig und handle. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen, denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und jetzt kommt ein Halbsatz, der mir gerade für diese Situation wichtig ist. Bis alle Arbeit für den Dienst des Hauses des Herrn vollendet ist. Solange wir das noch nicht getan haben, womit der Herr uns beauftragt hat, wird uns niemand aufhalten können. Das gilt ja nicht nur mir, das gilt für jeden, der im Werk des Herrn steht, unter seiner Verheißung und Beauftragung. In alledem brauchen wir Weisheit zu erkennen, welche Kämpfe sind uns aufgetragen und welche vermeiden wir besser. Wir werden in der kommenden Zeit sehr viel Weisheit und sehr viel Geduld brauchen. Mit eigenmächtigen Vorschnellen drauf losschlagen, werden wir das Chaos mehren. Wir werden sehr viel Weisheit und Geduld brauchen. Aber, liebe Geschwister, solange Christen in unserem Volk sind, die vor den allmächtigen Gott treten und seine Hilfe erflehen, ist die Sache nicht verloren. Solange eine betende Gemeinde in unserem Volk ist, solange ist auch der Arm des allmächtigen Gottes in unserem Volk am Werk. Ohne die Hilfe Gottes werden wir dabei wenig erreichen. Gerade uns Christen muss das klar sein, wir haben gerade in diesen Kämpfen nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Unsere wichtigste Aufgabe ist und bleibt deshalb das Gebet. Und das wird den Segen Gottes auf unser Land legen. Ich habe mich die letzten Jahre oft gefragt, darf ich ein so gottlos gewordenes Volk und Land überhaupt noch segnen? Das ist keine geistlich ganz einfache und risikolose Frage. Aber ich denke, es gibt in unserem Land noch Hunderte und Tausende, vielleicht sogar noch ein paar Zigtausend, mehr wage ich nicht mehr zu hoffen, aber vielleicht noch ein paar Zigtausend, die ihre Knie vor den Baalim nicht gebeugt und nicht kapituliert haben vor Merkel, Spahn, Söder und Co. und den Hintergrundmächten, die dahinter stehen. Und deshalb beten wir weiter für unser Volk und Vaterland und segnen es auch im Namen des Herrn. Und bitten um seinen Segen und seine Bewahrung für uns, unsere Familien und unsere Gemeinde. Amen.